Sie kam zu einer Zeit aus Kalifornien nach New York City, als Greenwich Village seinen Ruf als Welthauptstadt der Folkmusik längst verloren hatte. In den 60er Jahren war dort Musikgeschichte gemacht worden. Als Suzanne Vega eintraf, war es mit dem Folkboom schon wieder vorbei. Dennoch, Suzanne Vega wollte ihre Texte und Lieder vortragen, suchte ein Publikum und vielleicht auch eine Karriere. Sie hat beides gefunden. Ihr Publikum in aller Welt und lukrative Plattenverträge mit Millionenumsätzen. Bei all dem ist sie eine nachdenkliche, kritische Künstlerin geblieben. Knut Benzner sprach mit Suzanne Vega bei ihrem Konzert in Hamburg. Lieder, die sind etwas anders als die anderen. Klar, jede Melodie, jede Struktur, auch jeder Rhythmus hebt sich von Melodie, Struktur und Rhythmus eines anderen Liedes ab. Aber dieses war etwas Besonderes. Nicht etwa, weil es hunderttausende von Malen verkauft wurde, nicht deshalb, weil es bis auf Platz 1, 2 oder 3 irgendeiner Hitparade gekommen war. Luca, so heißt dieses Lied, hatte solche Kraft, solche Intensität, wellenartig durchströmte es die Seelen seiner Hörer. Das war es, was das Lied von anderen unterschied. Als ich die, die es komponiert hatte, das erste Mal traf, wusste ich nicht so genau, um was es eigentlich ging. Und ich will nicht behaupten, dass ich das heute weiß. Aber dieses Lied gefiel mir. Sie, die Autorin, heißt Suzanne Vega und das erste Mal war 1987. 2 Jahre vorher war das erste Album der gebürtigen Kalifornierin erschienen, in New York produziert, denn irgendwann hatte sie sich aus dem sonnigen Santa Monica auf den Weg in den Big Apple gemacht, mitten hinein. In den südlichen Teil Manhattans, nach Greenwich Village, umgeben, begrenzt von Chinatown und den trostlosen Straßen der Bowery. Gertie's Folk City, Bitter End, das Gaslight und das Café Noir waren Clubs und Coffeehouses im Village gewesen, deren Namen wahrscheinlich noch heute jeder Dylan-Fan herunterbetet. Phil Oaks, Raymond Jack Elliott, Eric von Schmidt, Dave Van Ronk, David Bromberg, Tracy Nelson, Pete Seeger, Jerry Jeff Walker und Dylan eben. Sie alle hatten hier verkehrt. Die paar Straßen galten als Künstler-, Studenten- und Intellektuellenquartier. Als Suzanne Vega dort ankam, hatte sich die Mittelklasse schon längst breit gemacht und Grundstücksspekulanten alle anderen vertrieben. Was Suzanne Vega hier interessierte, war nicht die sentimentale Erinnerung an die frühen 60er. Was sie interessierte, war deren Liedform, Folk. Yeah, what made it interesting to me was first of all that it was simple. And when I was learning to play guitar, I guess I was 14 when I wrote my first song and this was very appealing. Was Folk für mich interessant machte, war erst einmal der Umstand, dass er einfach war. Als ich Gitarre spielen lernte, ich glaube, ich war 14, als ich meinen ersten Song schrieb, eine reizvolle Angelegenheit, denn das war etwas, was ich ganz allein mit der Gitarre tun konnte. Es war nicht wie im Rock'n'Roll. Man brauchte keine Band, keine Freunde, keine Garage, in der man spielen konnte, keine Verstärker, denn all das hatte ich nicht. Ich war ein sehr einsames Kind. Ich las gern, schrieb in meinen Heften. Und so war es ein schöner Weg für mich, meine Gedanken und meine Gefühle in eine Form zu bringen. Das andere, was ich am Folk mochte, war Folgendes. Als ich die Lieder von Woody Guthrie hörte, dachte ich, sie seien zeitlos. Zeitlos, wunderschön, nicht trendy und nicht das, was modisch war. Als ich die Alben von Woody Guthrie und Bob Dylan entdeckte, waren die anderen ganz woanders. Bei Patti Smith, den New York Dolls und Television, also bei dem, was 1976 in New York passierte. Ich war der Meinung, dass Folkmusik meine persönliche Musik war und deshalb viel für mich bedeutete. It was my own personal kind of music and it meant a lot to me because of that. Außerdem war sie anders als die anderen sogenannten Popstars. I don't hate them, but I don't feel. Ich hasse sie nicht, aber ich würde mich mit solchem Gehabe nicht wohlfühlen, mit diesem Glamour. Ich wundere mich über die Popstars wie jeder andere auch. Aber der Glamour kann nicht mein Job in dieser Welt sein. Ich ziehe meine Unabhängigkeit vor, ich reise gern mit dem Zug oder gehe gern allein spazieren. Meine Unabhängigkeit ist mir wichtiger als der Glamour. Nervige Instrumentierung und schlichte Schönheit. Eine starke Persönlichkeit mit einer einprägsamen Stimme, überdurchschnittlichen Texten und reizvollen, vielfältigen Kompositionen. Wiederbelebung des Folkmusikgenres nach fast zwei Jahrzehnten im Schlafzustand. Intimer, bedeutender Meilenstein dieses Jahrzehnts. Das waren die Reaktionen auf Susan Vega, ihr erstes Album. I don't pay any attention. Well, because not all of them do. A lot of people dislike my music. A lot of people, you know, and I read those also. I read the web. Ich schenke dem keine Aufmerksamkeit. Einigen gefällt meine Musik nicht. Das lese ich natürlich auch, was ihnen nicht gefällt. Da heißt es, sie ist launisch, sie wimmert, sie liegt falsch mit ihrer Musik. Ich hörte auch Kritik. Aber meist habe ich von mir den Eindruck, dass ich eine spezielle Art des Ausdrucks und des Schreibens habe. Ich bin ehrlich mir selbst gegenüber, wenn ich kein Mikrofon vor mir habe. Ich hefte solche Einschätzungen ab und gebe ihnen nicht so viel Gewicht, weil sie nicht wirklich helfen. Ich meine, in meinem täglichen Leben helfen sie nicht. Wenn Journalisten denken, ich sei großartig, hilft mir das nicht, wenn ich vor einem Publikum stehe. Die Prüfung durch das Publikum brauche ich jeden Abend. Und das ist wichtiger, glaube ich. Glaubt sie. Doch dieses Lob, solch himmelhoch jauchzendes Lob, schoss es mir durch den Kopf, muss doch völlig klasse für das Selbstbewusstsein sein. Nur bei einigen habe ich den Eindruck, sie verstünden meine Musik, bei anderen nicht. Einige mögen die Musik aus den falschen Gründen oder sagen, sie ist nett und hat eine angenehme Stimme. Andere mögen die Musik aus den falschen Gründen nicht. Aber ich bin glücklich, wenn da jemand ist, von dem ich den Eindruck habe, er verstehe sie. Immer passiert das nicht. Damals und vor allen Dingen nach ihrem zweiten Album Solitude Standing passierte das immer öfter. Solitude Standing begann und endete mit einem merkwürdigen Lied. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Well, the reason that happened was because when I first wrote it about 5 years ago, I had it in my mind. Als ich das Lied zum ersten Mal aufschrieb, das war schon 5 Jahre her, hatte ich es mit einem Piano-Arrangement im Kopf. Ich dachte an einen Truffaut-Film oder einen Film aus den 60ern. Ich stellte mir einen Soundtrack vor. Aber ich spielte nicht Piano und entschied, den Song a cappella zu singen. Ich begann alle meine Auftritte damit, denn das brachte das Publikum dazu, sich hinzusetzen und zuzuhören. Für mich war das ein guter Weg, das Album so zu beginnen. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Vier Jahre später geschah etwas ebenso Merkwürdiges. Eine Band, DNA, unterlegte ihren Gesang mit einem schlichten Rhythmus, mehr Schein als Sein, und verdiente sich nicht nur dumm, sondern dumm und dusselig. The man behind the counter to the woman. Wenn es ihr nicht gefallen hätte, erzählte Susan Vega später, hätte sie DNA verklagt wegen des Missbrauchs der Urheberrechte. Eher der Song gefiel ihr, sie klagte nicht. Ende aus, kein Thema. Die Tantiemen dürften gutes Geld gewesen sein. Das Ironische daran war, dass dieser Remix, so sagt man in diesem Fall, von jungen Leuten gehört wurde, Schwarze und Puerto Ricaner, die in ihrer Nachbarschaft lebten, wo Vega nebenan auch aufgewachsen war. Es war, als hätte man den Song in eine andere Sprache übersetzt. Come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Ob sie ihre eigene Musik verraten hatte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich mich in meinem Leben mit einigen Dingen herumgeschlagen habe, aber ich bin nicht betrübt oder hoffnungslos. Ich habe eine Menge Sinn für Humor, meist zumindest, das hängt vom Tag ab. Aber wie jeder andere habe ich mich durchgeschlagen und darüber schreibe ich. Darüber schrieb sie so gut, dass sich Solitude Standing 3 Millionen Mal verkaufte. Kleine, fantasievolle Geschichten von einsamen jungen Frauen, die in Bahnhofsrestaurants sitzen, von Nymphen aus der griechischen Sagenwelt und schusseligen, liebenswürdigen Untermietern. Bilder. Sie hielt sie fest. Bilder, die nicht immer schön waren, sie waren hässlich und schockierend, sie hielt sie fest. Manche Menschen, sagte sie, seien wie gepflegte Rosen, sie sei zäher Löwenzahn. Sie fühlte sich wie Unkraut und war stolz darauf. Unkraut ist da, Unkraut ist widerstandsfähig und bleibt da. Nicht mal irgendetwas Herausragendes. Zwar hatten diese Bilder ihren eigenen Kontext, dennoch waren mehrere Interpretationen wahr. Manchmal verstand sie sie selber nicht. So ganz entspricht das nicht der Tatsache. Manchmal erkenne ich den Song und manchmal dauert es eine Weile, bis ich mich darin zurechtgefunden habe, bis er mir sichtbar wird und korrekt. Doch selbst wenn ich ihn mit meinen Gedanken in seiner Ganzheit nicht erfasse, heißt das nicht, dass es Unsinn ist. Das heißt nicht, dass da keine Bedeutung ist. Wenn ich einen Song schreibe, dann erfahre ich dessen Sinn manchmal erst dann, wenn er fertig ist. Wenn ich einen Song schreibe, ist das nicht so, als schreibe ich einen Einkaufszettel. Ich reiße nicht meine Gedanken zusammen, schreibe einen Song und schalte sie dann aus. No, it's not. See, writing a song is not like writing a grocery list or like writing. It's not something that you set your mind to do and then you execute it. So haben sich die Subjekte ihrer Songs im Laufe der Jahre auch nie wirklich verändert. Not really. It's usually a small person trying to fight against something bigger. Nein, nicht wirklich. Normalerweise ist da eine schwache Person, die gegen etwas Größeres ankämpft. Dieses Motiv zog sich durch meine 4 Alben, egal ob es Luca ist oder David aus David and Goliath. Ich versuche, vom alltäglichen Leben zu berichten, von Dingen, die ich sehe in meiner Nachbarschaft, Dinge, die Teil meines Lebens sind. Und das hat sich nicht sehr verändert. And that doesn't really change that much. There's so much to do and I'm tired of sleeping. are playing in pennies. They're up to their knees in money in the dirt of the churchyard steps. Oh, Mom, that man, he ripped out his lining, tore out a piece of his body to show us his queen. There's so much to do and I'm tired of sleeping. Oh, Mom, I wonder when I'll be waking. It's just that there's so much to do and I'm tired of sleeping. Days of Open Hand war ihr drittes Album 1990. Sie hatte eine Welt der High-Tech-Produktion betreten, eine Welt der komplizierten Arrangements. Keine schlichte Stegreifsprache, kunstvolle Musik, wild, innig, anspruchsvoll, lohnend. Sie hatte die Folk-Tradition, Vega war keine Folksängerin mehr, wenn sie je eine gewesen sein sollte, in etwas Zeitgemäßes, doch dieses Wort umgewandelt. Sie hatte die Tradition gestärkt, die Sprache härter klingen lassen und gelernt, wie man die Worte anders gebrauchen kann. Ihre Helden hatte sie sich bewahrt. Well, I have musical heroes. Yeah, I have Elvis Costello is one. And Lou Reed and Leonard Cohen to some degree. You know, these are people who have lasted a long time and Elvis Costello for example. Ich habe musikalische Helden. Elvis Costello ist einer, Lou Reed, Leonard Cohen wegen einiger Verwandtschaften. All die sind schon lange dabei. Elvis Costello ist so wunderbar, weil er viele Gesichter hat und er hat diese Vitalität in der Musik. Er ist gewitzt und scharfzüngig. Die anderen beiden auch. Es sind unterschiedliche Phasen, in denen mir die Musik und der Lebensstil anderer etwas gibt. Das wechselt. In the music and that I hold up as a lifestyle, but it changes. Was nicht wechselte, war die Vergangenheit, ihre frühe Vergangenheit, weil sie vorbei war. Stellen Sie sich vor, Sie seien 9 Jahre alt. Ein langes, scheues, knorriges, linkisches, künstlerisch veranlagtes, unsicheres Mädchen, von den anderen Kindern gehänselt, weil sie wie ein Junge aussehen. Zu Hause, das kann Inspiration sein oder Schlachtfeld, sind Sie die ruhige, introvertierte in einer interessierten Familie, in der die ganze Zeit in hitziger Atmosphäre über Politik und Geschehnisse der 60er geredet und argumentiert wird. Vater, respektierter Schriftsteller und Lehrer aus Puerto Rico, Mutter, Computerfachfrau, halb Deutsch, halb Schwedisch aus Minnesota. Auf der Schule in irgendeiner ganz gewöhnlichen Straße in Spanish Harlem entdecken sie den puerto-ricanischen Stolz in sich und begreifen etwas von ihren spanischen Wurzeln. Eines Tages erzählt ihnen ihr Vater, dass er gar nicht ihr Vater ist, Sie sind nicht halb puerto-ricanisch. Ihr wirklicher Vater ist weiß, also sind auch Sie weiß und er, der Vater, lebe irgendwo in Kalifornien. So war's. Schon 1987, als Luca auf Platz 3 der US-amerikanischen Hitliste kam, hatte Susan Vega einen Privatdetektiv beauftragt. Warum sollte man nicht all seinen wildesten Träumen gleichzeitig nachgehen? Viele Jahre später hatte er ihn, der Privatdetektiv. I felt very peculiar because it was obvious to me that I knew him from before because I had known him when I was a baby. Ich fühlte mich sehr eigentümlich, weil es klar für mich war, dass ich ihn kannte. Ich kannte ihn von früher, als ich ein Baby war. Ein eigenartiges Gefühl, vergleichbar nur dem, wenn man zum ersten Mal ein Kind bekommt, das Kind ansieht und weiß, es ist Teil von dir und es ist kein Teil von dir. Außerdem sah mein Vater nicht so aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Fremd, aber auch großartig. Und ich bin froh, ihn getroffen zu haben, denn wir sind auf dem Weg, Freunde zu werden. When blood sees blood of its own, it sings to see itself again. It sings to hear the voice it's known. It sings to recognize the face. When blood sees blood of its own, it sings to see itself again. It sings to hear the voice it's known. It sings to recognize the face. One body split and passed along the line, from the shoulder to the hip. I know these bones as being mine, and the curving of the lip. And my question to you is, how did this come to pass? How did this one life fall so far and fast? Some are lean and some with grace and some without. Tell the story that repeats of a child who had been left alone at birth, left to fend and taught to fight. See his eyes and how they start with light, getting colder as the pictures go. Did he carry his bad luck upon his back? That bad luck that we've all come to know. And my question to you is, how did this come to pass? How did this one life fall so far and fast? When blood sees blood of its own, it sings to see itself again. It sings to hear the voice it's known. It sings to recognize the face. Wo Blut eigenes Blut sieht, singt es, weil es sich wieder sieht. Es singt, um die Stimme zu hören, die es kennt. Es singt, weil es das Gesicht erkennt. Well, when he heard Blood Sings, it was a very emotional moment in the studio because als er Blood Sings hörte, das war ein sehr emotionaler Augenblick im Studio. Da ich außerdem eine Cousine habe, die auch adoptiert worden war und auch in die Familie zurückkehrte. Wir drei waren im Studio und jeder von uns hatte Tränen in den Augen. Alle anderen gingen. Mitchell Froom, der Produzent, verließ den Raum. Es war sehr emotional, insbesondere mit Blood Sings. Es war bewegend. Mehr Privatheit ist nicht. Wir sind in der Jetztzeit bei ihrem letzten Album. 99.9 F. 99,9 Grad Fahrenheit. Yeah, I don't see it as a complete break, but as a step. You know, Blood Makes Noise is probably the most extreme. Ich sehe die Songs nicht als kompletten Bruch, sondern als Schritt. Blood Makes Noise ist wohl das extremste Beispiel, aber andere Songs, etwa in Liverpool oder eben auch Blood Sings, sind natürliche Entwicklungen dessen, von wo ich komme. Ich hatte nicht die Intention stürmischer Entschlossenheit. Ich wollte einen Schritt nach vorne machen und mein Publikum mitnehmen. Und ich habe nicht vorhergesehen, ob es mir gelingen wird oder ob ich die Hälfte verlieren werde. Ein Teil wird mitgekommen sein, einen anderen Teil wird sie vielleicht hinzugewonnen und einen Teil verloren haben. Die Subjekte, wie gesagt, sind immer noch dieselben. Der Junge auf dem Kirchturm, der wie der Glöckner von Notre Dame die Glocken zum Sonntagsgebet läutet, die Zirkustänzerin und der dicke Zeremonienmeister mit dem verrückten Äffchen. Nur, was ist mit der Musik und was ist mit ihr selbst? In myself? Yeah. I think, that's a good question. I feel that I would like to express my feelings more directly. Mit mir selbst? Ich glaube, eine gute Frage. Ich möchte meine Gefühle direkter ausdrücken können. Ich empfinde sehr leidenschaftlich, aber ich drücke die Empfindung nicht leidenschaftlich aus. Das möchte ich können in der Zukunft, mit meinen Gefühlen direkter zu sein. The soldier came knocking upon the queen's door. He said, I am not fighting for you anymore. And the queen knew she'd seen his face someplace before. And slowly she led him inside. He said, I've watched your palace up here on the hill. And I've wondered who's the woman for whom we all kill. But I am leaving tomorrow and you can do what you will. First I am asking you why. Down the long narrow hall he was led, into her room with her tapestries red. And she never once took the crown from her head. She asked him then to sit down. He said, I see you now and you are so very young, but I've seen more battles lost than I have battles won. And I've got this intuition, says it's all for your fun. And now will you tell me why? Well, the young queen, she fixed him with an arrogant eye. She said, you won't understand and you may as well not try. But her face was a child's and he thought she would cry. But she closed herself up like a fan. And she said, I've swallowed a secret burning thread. It cuts me inside and often I've bled. And he laid his hand on the top of her head. And he bowed her down to the ground. Tell me how hungry are you, how weak you must feel, as you are living here alone and you are never revealed. But I won't march again on your battlefield. And he took her to the window to see. And the sun, it was gold, though the sky, it was gray. And she wanted more than she ever could say. But she knew how it frightened her, and she turned away and would not look at his face again. He said, I want to live as an honest man, to get all I deserve and to give all I can, and to love a young woman who I don't understand. But the crown, it had fallen, and she thought she would break. And she stood there, ashamed of the way her heart ached. And she took him to the doorstep, and she asked him to wait. She would only be a moment inside. And out in the distance, her order was heard, and the soldier was killed, still waiting for her word. And while the queen went on strangling in the solitude she preferred, the battle continued on. The songs that have meant the most to me have been Cracking, The Queen and the Soldier. Die Lieder, die mir am meisten bedeuten, sind Cracking, The Queen and the Soldier, Luca, auf dem letzten Album Blood Makes Noise und Blood Sings auch. Diese Lieder könnte ich immer singen, jeden Tag, ohne Problem. Andere ermüden mich. Aber die, das ist die Handvoll, die mich durchbohrt. That really stick with me. Politische Lieder, vordergründig politische Lieder, hat Susan Vega nie geschrieben. Textlich oder lyrisch hatte Politik oder deren Auswirkung Raum in ihrem Mikrokosmos. All ihre Songs entstanden während einer rechten, konservativen, reaktionären Administration. Möglicherweise auch ein Grund für Vegas hervorblitzenden Zynismus. Seit ein paar Monaten gibt es in den USA einen neuen Präsidenten, Bill Clinton. Clinton ist, auch wenn sich das im Zusammenhang mit den USA merkwürdig, ja lächerlich anhört, Hoffnung. Gegen den täglichen Rassismus, für die Wohlfahrt, gegen das Jeder für sich, gegen die Arbeitslosigkeit, für die Bildung. Keine Utopie, keine politische oder gesellschaftliche Utopie, nur ein bisschen Veränderung. Yeah. I think that having a new president does make a difference. And it's something, first of all, I mean, just in the fact that it's the first time I've ever voted for a president who actually won. Das, was der neue Präsident tut und was er ist, macht einen Unterschied. Erst einmal nur darin, dass ein Präsident gewonnen hat, den ich gewählt habe. Eine Erfahrung, die sehr überrascht, dieses neue Gefühl der Kraft, das man hat. Man kann tatsächlich wählen und bewirkt einen Wechsel. Die Vergangenheit sah so aus, dass es egal war, für wen ich stimmte. Es war sowieso immer nur dasselbe. Ein eigenartiges Gefühl. Und es macht wirklich einen Unterschied, wie sich die Menschen auf den Straßen fühlen. Bill Clinton hat sich an eine wesentlich jüngere Öffentlichkeit gewendet, außerdem an eine Öffentlichkeit, die schwarz war, hispanisch, die an AIDS litt. Unterschiedliche Minderheiten, die nun eine Stimme haben und den Unterschied ausmachen. Als er Präsident wurde, hatten sie den Eindruck, dass sie Verbindung zur Regierung haben, dass da jemand ist, der sich um sie kümmert, der da ist, der arbeitet, der nachts aufsteht, der müde ist, der diese Müdigkeit zeigt. Man hatte den Eindruck, dass da jemand ist, der arbeitet. Bush war immer nur im Urlaub und hatte keine Vorstellung davon, wie es den Menschen geht, speziell in New York City. Die Stadt kann sehr isoliert sein. Ja, ich habe zum ersten Mal diese spezielle Stimmung erfahren, die man als Erwachsener erfahren kann. Vielleicht gab es in den 60ern ein ähnliches Gefühl des Optimismus, aber ich war sehr jung damals. Ich wusste nichts von diesem besonderen Moment. Ich dachte, ich wachse auf und der Krieg wird vorbei sein, weil jeder sagt, dass er vorbei sein wird, durch die Lieder. 15 Jahre später realisierte ich, dass es nicht so geht. Doch die Stimmung ist optimistischer. I didn't know that that was a special moment. I thought I would grow up and the wars would all be over because everyone said that they would be in the songs. Yeah. And then, you know, 15 years later I realized that it doesn't work that way. But I think there's a much more optimistic mood. Sie ist kein, so hat sie tatsächlich jemand bezeichnet, sie ist kein Seelchen. Sie ist nicht scheu, sie ist erst recht nicht introvertiert. Als sie in das Zimmer hinter der Bühne kam, wirkte sie ernst. Kaum hatte sie Platz genommen, wich der Ernst, an seine Stelle traten Gelöstheit, Lachen und Humor. Für eine Sängerin, die ihre Karriere schon beenden wollte, weil sie sich für künstlerisch bankrott erklärte, war Susan Vega mehr als munter. Nur ein Lied wie Luca, das hat sie nie wieder geschrieben. Vielleicht schreibt man solch ein Lied auch nur ein einziges Mal. Well, I hope not, because that means I'm finished. Ich hoffe nicht, denn das hieße, ich wäre am Ende. Ich meine, ich habe dieses Lied 1984 geschrieben und es gab einen Grund, warum dieses Lied diese Kraft hatte. Aber so ein Lied, nehme ich an, hängt vom Talent ab, das jemand besitzt. Denn andere meinen, The Queen and the Soldier sei das eine Lied. Ich selbst habe das Gefühl, dass ich Songs schreiben muss. Und ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich alles gesagt. Insofern hoffe ich, dass du dich irrst. Aber wir werden sehen. And I still don't feel that I've said everything yet. And I still feel like there are things that I have not said that I need to say in the future. So I hope you're wrong. But, you know, but we'll see. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome